Das antike Griechenland. Athen gegen Sparta. Griechenland um 500 vor Christus. Kulturell, sprachlich und religiös fühlen sich die Griechen zwar als Einheit, politisch und wirtschaftlich aber sind sie es nicht und wollen es auch nicht sein. In diesen Belangen ist jeder Stadtstaat, jede Polis sich selbst am nächsten. Denn egal wie klein und unbedeutend er auch sein mag, jeder wacht streng über seine Unabhängigkeit. Zusammen mit einigen Dörfern im Umland bildet er ein autonomes Gebilde, einen Staat im Miniaturformat. Unter den zahlreichen kleinen und großen Stadtstaaten lenken zwei die Geschicke Hellas in besonderer Weise: Athen und Sparta. Athen, die wohl bekannteste griechische Stadt, liegt ganz im Süden des griechischen Festlandes, inmitten der Landschaft Attika. Sparta hingegen, direkt am Ufer des Eurotas errichtet, ist die bestimmende Kraft auf dem Peloponnes. Aus dem Zentrum der Landschaft Lakonien heraus haben es die Spartaner geschafft, ihren Einfluss weit über die nur über eine schmale Landbrücke mit dem Festland verbundene Halbinsel auszudehnen und die einheimische Bevölkerung zu unterwerfen. Die Rivalitäten zwischen diesen beiden Städten bestimmen die Geschichte der griechischen Welt bis zum Aufstieg des makedonischen Königs Philipps II. In der Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts. Doch bevor der Konflikt zwischen den beiden großen Stadtstaaten um die Vorherrschaft in der griechischen Welt offen ausbricht, gilt es zu Beginn des 5. Jahrhunderts vor Christus, den griechischen Kulturraum vor einer fremden Macht zu schützen, den Persern. Denn die Großkönige aus dem Osten wollen ihr Weltreich noch weiter nach Westen bis in das griechische Territorium hinein ausdehnen. Im Angesicht der persischen Bedrohung flammt unter den griechischen Poleis so etwas wie ein nationales Gemeinschaftsgefühl auf. Die feindliche Übermacht muss besiegt werden, um die griechische Kultur zu retten. Doch längst nicht alle griechischen Städte sind bereit, Widerstand zu leisten. Die beiden größten aber, Athen und Sparta, verbünden sich. Denn der persische Angriff erfolgt schneller als erwartet. 490 vor Christus. Nur noch etwa 8 Stadien, also etwa 1400 Meter, sind die beiden Heere voneinander entfernt. Jeden Moment kann auf der einen oder der anderen Seite das Signal zum Angriff erschallen. Die Spannung, die in der Luft liegt, ist mit Händen zu greifen. An diesem Septembermorgen stehen sich aber nicht nur zwei Armeen gegenüber, sondern es treffen westliche und östliche Kultur, Demokratie und Despotie aufeinander. Es ist der Tag der Schlacht von Marathon. Auf der einen Seite die Streitmacht Athens und seiner Verbündeten, auf der anderen Seite die Armee des persischen Großkönigs Dareios I. 10.000 Griechen und 15.000 Perser stehen sich in der Ebene von Marathon gegenüber. Auf beiden Seiten haben sich die Soldaten formiert. Endlich ertönt das Signal und die griechischen Speerkämpfer, Hopliten genannt, stürzen los. Der mächtige Trupp geht sofort in den Laufschritt über. Ein sehr gewagtes und ungewöhnliches Unterfangen, drohen die Reihen doch auseinanderzubrechen. Mit diesem überraschenden Sturmangriff schaffen es die Griechen, den gefürchteten Pfeilhagel der Perser zu unterlaufen. Das Manöver ist zwar gefährlich, aber erfolgreich. Denn es gelingt den Griechen, in das Zentrum des persischen Heeres vorzudringen und die Schlacht im Kampf Mann gegen Mann für sich zu entscheiden. Am Ende ist es ein vollkommener Sieg. 6.400 Perser werden getötet. Das entspricht fast der Hälfte der persischen Armee. Aber nur 192 Griechen fallen. Die Schlacht von Marathon ist zwar nur die erste von vielen weiteren Auseinandersetzungen mit den Persern, psychologisch jedoch die wichtigste. Und so wird auch der Bote, der die frohe Kunde im Laufschritt ins etwa 40 Kilometer entfernte Athen trägt, zur Legende. Doch Griechenland ist noch lange nicht gerettet. Das persische Großreich hat zwar eine herbe Niederlage hinnehmen müssen, aber es wird neue Armeen schicken, dessen sind sich die Griechen bewusst. Und so kommt es auch. Nur 10 Jahre später wälzt sich unter Xerxes I., dem Sohn des Dareios, eine neue persische Invasionsarmee die griechische Halbinsel hinab. Diesmal ist es Sparta, das sich den Eindringlingen in den Weg stellt. Doch jene tapfere Gruppe der 300, die am Thermopylenpass ihr Leben lässt, kann die persische Übermacht allenfalls hinhalten, aber nicht aufhalten. Und so stehen die Perser bald schon vor Athen. Die Bevölkerung flieht in panischer Angst auf die umliegenden Inseln, bevor die Angreifer die fast menschenleere Stadt einnehmen und niederbrennen. Doch dann begehen die Perser einen Fehler. Sie verfolgen die über das Meer fliehenden Athener mit ihren Schiffen. Bei Salamis stellt sich ihnen aber die neue, bestens ausgerüstete athenische Flotte in den Weg und zwingt sie zu einem ungleichen Kampf. Die Griechen vernichten die schlecht kommandierte und veraltete persische Flotte vollständig. Die Seeschlacht bei Salamis ist zwar nicht die letzte, aber am Ende entscheidende Auseinandersetzung der Perserkriege. Nach einigen Niederlagen im darauffolgenden Jahr wird nie wieder ein persischer Soldat griechischen Boden betreten. Mit dem Sieg über die Perser gewinnt vor allem Athen an Macht. Es kontrolliert nun über die Hälfte der griechischen Welt. Um diese Position zu stärken, bindet Athen 477 vor Christus viele kleinere Stadtstaaten im Attischen Seebund an sich. Vordergründig handelt es sich um ein Schutz- und Trutzbündnis gegen die Perser. Aber bald schon wird deutlich, dass aus diesem Bund ein informelles Imperium erwächst. Nun kann es nur noch Sparta an Macht und Einfluss mit Athen aufnehmen. Entsprechend argwöhnisch beäugt man daher auf dem Peloponnes die athenische Expansionspolitik. Der Konflikt zwischen den beiden großen griechischen Stadtstaaten spitzt sich zu. Doch schauen wir uns die beiden Kontrahenten zunächst etwas genauer an. Im 5. Jahrhundert vor Christus leben in Athen etwa 100.000 Menschen. Im Zentrum des Stadtgebietes befindet sich auf einem schroffen Felsplateau die Akropolis, das Wahrzeichen der Polis. Zu ihren Füßen liegt die von Platanen umsäumte Agora, der bedeutendste Marktplatz der griechischen Welt. Auf dem dahinterliegenden Hang erhebt sich der prächtige Hephaistos-Tempel. Und nur ein paar hundert Meter entfernt wird gerade das Heiligtum des Zeus erbaut. Eine gigantische Wohnstätte für den Göttervater, die einst 104 etwa 17 Meter hohe Säulen säumen werden. Die Athener selbst aber leben nicht annähernd so prunkvoll, wie es diese Prestigebauten vermuten lassen. Ihre Häuser sind eher klein, ein- oder zweigeschossig, mit mehreren kleinen Räumen, einem oder zwei Innenhöfen, getrennten Bereichen für Männer, Frauen und Sklaven. Zwischen den Wohnhäusern befinden sich zahlreiche Läden, Werkstätten und Abfallgruben, viele ungepflasterte Straßen und Plätze. Auch in Athen, der Vorzeigestadt des antiken Griechenlands, ist nicht alles Gold, was glänzt. Berühmt geworden ist Athen vor allem durch seine Regierungsform, die attische Demokratie. Bei aller Begeisterung für dieses wichtige Erbe darf man nicht vergessen, dass in Athen selbst beileibe nicht alle Menschen gleichberechtigt und politisch aktiv sind, denn nur etwa ein Drittel der Bewohner Athens sind Vollbürger. Der größte Teil aber ist unfrei und besitzt praktisch keinerlei Rechte. Die attische Demokratie ist zwar ein wichtiges Muster für zukünftige Staatsordnungen, doch nicht mit unserer modernen Demokratie zu vergleichen, fehlt ihr doch die Gewaltenteilung. Nichtsdestotrotz ist Athen der erste demokratische Staat in der Geschichte und gilt zu Recht als Schule Griechenlands. Als solche entwickelt sich die Polis auch zum Zentrum der Philosophie. Große Denker wie Sokrates, später dann auch Platon und Aristoteles, leben und lehren in der Stadt. Auch im literarischen und kulturellen Bereich tut sich hier einiges. So erreicht die griechische Tragödie im klassischen Athen ihren Höhepunkt. Was wäre das Theater ohne diese Urform des Dramas? Aber nicht nur im geistigen Bereich kommt Athen in Griechenland eine Vorreiterrolle zu. Richtungsweisend sind auch seine zahlreichen Bauprojekte, wie zum Beispiel auf der Akropolis der Parthenon, das Haus der jungfräulichen Göttin Athena, die daher den Namen Parthenos, Jungfrau, trägt. Mit wachsamen Augen scheint deren 12 Meter hohes, elfenbeinernes und mit Blattgold überzogenes Standbild über Attika zu wachen. Dies alles zeigt, Athen geht es gut in jenen Jahren des Attischen Seebundes. Das Bündnis verhilft der Polis nicht nur zu Macht und Einfluss, sondern auch zu Geld, denn die Sicherheit im Äußeren lässt den Handel blühen und die Kassen der Stadt füllen sich. Doch wie sieht es rund 250 Kilometer weit entfernt auf dem Peloponnes aus? In der Landschaft Lakonien ist Sparta die dominierende Kraft. Athen und Sparta, die beiden mächtigen Gegenspieler, könnten unterschiedlicher nicht sein. Im Vergleich zu dem pompösen Athen wirkt Sparta mit seinen etwa 8000 Vollbürgern wie ein Dorf. Auch nach städtebaulichem Pomp sucht man hier vergebens. Nur vereinzelt angelegte Hallen und Tempel bereichern das eher karge Stadtbild. Lange Zeit umgibt nicht einmal eine Stadtmauer die Häuser. Nur ein Bergmassiv im Westen und ein weiteres im Osten schirmen das Eurotas-Tal vor Feinden ab. Doch die Stadt selbst ist nicht der Grund für die Macht Spartas. Es ist vielmehr das Land, das die Spartaner erobert haben. Denn sie regieren den gesamten südlichen Peloponnes. Und auch weit über dieses Territorium hinaus verfügt Sparta über Verbündete, und zwar im Peloponnesischen Bund. Genau wie Athen hat auch Sparta sich der Treue weiterer Stadtstaaten versichert. Zur mächtigsten Polis neben Athen wird Sparta aber durch seinen einzigartigen Staatsaufbau. Der Stadtstaat verfügt über die erste totalitäre Verfassung der Weltgeschichte. Dieses militaristische Staatsmodell wird in Griechenland ebenso bewundert wie gefürchtet. Nirgendwo sonst ist das Leben der Bürger so sehr auf den Krieg zugeschnitten. Landwirtschaft etwa betreiben die Spartaner nicht. Sie lassen sich vielmehr versorgen. Etwa 200.000 Staatssklaven, die sogenannten Heloten, bestellen die Felder im Umland Spartas. Vor allem dieses System der systematischen Ausbeutung der Unfreien ermöglicht es den Spartanern, ihre ganze Energie auf den Krieg zu verwenden. Das Gesetz, die Rhetra, verpflichtet sie, ihre Kriegskunst ständig zu perfektionieren und regelt die Erziehung der Kinder, vor allem der Knaben. Schon im Alter von 7 Jahren werden diese, vorausgesetzt sie werden nicht direkt nach der Geburt getötet, weil sie dem Ältestenrat zu schwach erscheinen, von den Eltern getrennt und militärisch geschult. Sie lernen ohne zu klagen, Kälte, Schmerz, Hunger und Durst zu ertragen. Sie leben zusammen mit anderen Schülern in Gruppen und werden von den Älteren bei Verstößen mit Peitschenhieben gemaßregelt. Während der Zeit der Ausbildung laufen die angehenden Soldaten stets barfuß, schlafen auf dünnen Schilfmatten und schulen in Wettkämpfen ihren Mut, ihre Ausdauer und ihren Ehrgeiz. Sobald ein Spartaner aber das 18. Lebensjahr vollendet hat, beginnt ein neuer Unterrichtsabschnitt. Tagsüber müssen sich die jungen Männer verbergen und nachts Heloten jagen und töten. Krypteia nennt sich dieser Teil der Ausbildung, oder besser Mord aus dem Hinterhalt. Athen und Sparta, zwei mächtige Stadtstaaten in einem Land. 431 vor Christus kommt es dann, wie es kommen muss. Zwischen den beiden Rivalen und ihren Verbündeten bricht Krieg aus. Athen hat sich in Streitigkeiten eingemischt, die aus spartanischer Sicht nur den Peloponnesischen Bund betreffen. Ein solches Eingreifen in den eigenen Machtbereich kann Sparta nicht tolerieren, muss es doch fürchten, dass Athen seine Macht auch auf den Peloponnes ausdehnen will. Und so kommt es zum Peloponnesischen Krieg. Eine Auseinandersetzung, die die gesamte griechische Welt fast 30 Jahre lang in Atem hält. Nach Jahren zermürbender Kämpfe, in denen Athen so manches Mal seine Überlegenheit zur See, Sparta dann wiederum seine Überlegenheit zu Lande ausspielen kann, Siegen und Niederlagen für die eine wie die andere Seite und einem Friedensvertrag, der nicht lange hält, wendet sich das Blatt ab 412 vor Christus endgültig zugunsten Spartas. Und das nicht zuletzt mit finanzieller Unterstützung durch einen ehemals gemeinsamen Feind, die Perser. 404 vor Christus steht das spartanische Heer dann vor Athen und nimmt die Stadt ein. Aus strategischen Gründen jedoch verzichtet Sparta auf die Zerstörung der Stadt, obwohl dies einige seiner Verbündeten fordern. Athen aber muss im Gegenzug seine Flotte bis auf 12 Schiffe abgeben, die Stadtmauer niederreißen und sich zur Heeresfolge gegenüber Sparta verpflichten. Für die einst stolze Polis eine unvorstellbare Demütigung. In den folgenden Jahren errichtet Sparta über Griechenland eine rücksichtslose Vorherrschaft. Eine Vormachtstellung, die durch erhebliche Zugeständnisse an den griechischen Erzfeind Persien erkauft wird, vor allem durch die Preisgabe aller griechischen Städte in Kleinasien. Doch die griechische Welt ist alles andere als einverstanden damit, fortan von Sparta mit persischer Rückendeckung kontrolliert zu werden. Und so erschüttern zahlreiche Kriege zwischen den einzelnen Stadtstaaten und Sparta die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus. 371 vor Christus gelingt es schließlich Theben, der größten Stadt der griechischen Landschaft Böotien, Sparta in einer offenen Feldschlacht zu besiegen. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist damit zerstört. Sparta ist nun nur noch eine griechische Stadt unter vielen. Der eigentliche Sieger dieser fortwährenden griechischen Bruderkriege ist aber ein Makedone, Philipp II., seit 359 vor Christus König von Makedonien. Er macht aus dem einst unbedeutenden Land im griechischen Norden eine feste Größe in der Mächtepolitik. Nach seinem entscheidenden Sieg über Athen und Theben im Jahr 338 vor Christus zwingt er die griechischen Stadtstaaten, mit Ausnahme Spartas, in den Korinthischen Bund, zu dessen Herrscher er sich ausrufen lässt. Auch sein Sohn und Nachfolger auf dem Thron, Alexander der Große, schafft es nicht, Sparta zu unterwerfen. Erst 222 vor Christus unterliegt die Polis schließlich einer von Makedonien dominierten griechischen Konföderation. Alexander der Große tritt das Erbe des klassischen Griechenlands an. Er macht sich auf, die griechische Kultur in alle Welt zu tragen, in den gesamten bekannten Orient, von Ägypten über Mesopotamien und Persien bis hinein nach Indien. Das Land, aus dem er stammt, Makedonien, ist lange Zeit ein unbedeutender Landstrich im Norden der griechischen Staatenwelt. Für viele, insbesondere für die Bürger Athens, sind die Makedonen unzivilisierte Barbaren mit einer unverständlichen Sprache und ohne städtische Kultur. Geradezu altertümlich muss die weitgehend landwirtschaftlich geprägte Region auf die Griechen gewirkt haben. Niemand kann sich vorstellen, dass aus diesem Landstrich der Mann kommen wird, der griechischen Kultur die Tür zur antiken Welt öffnen und das Zeitalter des Hellenismus überhaupt erst begründen wird. Alexander der Große.